Lady Middleton hielt sich etwas zugute auf die Vornehmheit ihrer Tafel und ihrer ganzen Haushaltsführung. Und aus diesem Ehrgeiz zog sie die höchste Genugtuung bei all ihren Partys. Sir Johns Vergnügen an Gesellschaft war dagegen sehr viel greifbarer. Es machte ihm Spaß, mehr junge Leute um sich zu versammeln, als sein Haus fassen konnte, und es konnte ihm gar nicht laut genug zugehen. Er war ein Segen für den jugendlichen Teil der Nachbarschaft, denn im Sommer gab er unentwegt Gesellschaften, bei denen kaltes Fleisch und Huhn im Freien gegessen wurde, und im Winter waren seine Hausbälle zahlreich genug für jede junge Dame, die nicht an dem unersättlichen Appetit einer 15-Jährigen litt. Die Ankunft einer neuen Familie in der Umgebung war immer ein Anlass zur Freude für ihn, und von den Bewohnern, die er für sein Cottage in Barton gewonnen hatte, war er in jeder Hinsicht entzückt. Die Miss Dashwood waren jung, hübsch und ungeziert. Das genügte, um ihnen sein Wohlwollen zu gewinnen, denn Ungeziertheit war alles, was ein junges Mädchen brauchte, damit er ihr Wesen so anziehend fand wie ihre Erscheinung. Bei der Freundlichkeit seines Naturells machte es ihn glücklich, Leuten zu helfen, deren jetzige Lage im Vergleich zu früher unglücklich erschien. Die Hilfsbereitschaft gegenüber seinen Nichten gewährte ihm deshalb die ehrliche Befriedigung eines guten Menschen. Und indem er eine Familie von weiblichen Wesen in seinem Cottage unterbrachte, empfand er die ganze Befriedigung eines Jägers, denn obwohl ein Jäger nur die Geschlechtsgenossen achtet, die auch Jäger sind, liegt ihm nur selten daran, sie dadurch auf den Geschmack zu bringen, dass er ihnen Wohnrecht in seinem eigenen Revier gibt. Mrs. Dashwood und ihre Töchter wurden an der Tür des Hauses von Sir John empfangen, der sie mit aufrichtiger Herzlichkeit in Barton Park willkommen hieß. Und während er sie ins Wohnzimmer führte, äußerte er den jungen Damen gegenüber sein Bedauern, wozu der gleiche Umstand ihn bereits am Vortage veranlasst hatte, dass er nicht in der Lage sei, ihnen irgendwelche schmucken jungen Männer vorzustellen. Sie würden, sagte er, außer ihm selbst nur noch einen Herrn treffen, einen guten Freund, der bei ihnen wohne, aber weder sehr jung noch sehr unterhaltend sei. Er hoffe, sie würden den kleinen Kreis entschuldigen und könne ihnen versichern, dass es nicht noch einmal vorkommen solle. Er hatte im Laufe des Vormittags, in der Hoffnung, ihre Zahl vergrößern zu können, bei verschiedenen Familien vorgesprochen, aber der Mond schien, und alle Welt hatte schon eine Verabredung. Zum Glück war Lady Middletons Mutter vor noch nicht einer Stunde in Barton eingetroffen, und da sie eine sehr unterhaltsame, nette Frau war, hoffte er, die jungen Damen würden es nicht so langweilig finden wie befürchtet. Die jungen Damen waren ebenso wie ihre Mutter vollkommen damit zufrieden, zwei völlig fremden Gästen zu begegnen und hatten keine weiteren Wünsche. Mrs. Jennings, Lady Middletons Mutter, war eine gutmütige, fröhliche, dicke, ältere Dame, die unentwegt redete und anscheinend sehr glücklich und ziemlich gewöhnlich war. Sie steckte voller Witze und Gelächter und hatte vor Ablauf des Dinners viele scherzhafte Bemerkungen über Liebhaber und Ehemänner gemacht, hoffte, sie hätten ihre Herzen nicht in Sussex zurückgelassen und behauptete, sie sehe die Mädchen erröten, ob das nun stimmte oder nicht. Marian ärgerte sich darüber um ihrer Schwester willen, und um zu sehen, wie Eleanor diese Angriffe ertrug, blickte sie sie mit einer Ernsthaftigkeit an, die Eleanor viel peinlicher war als die banalen Neckereien von Mrs. Jennings. Oberst Brandon, Sir Johns Freund, gab aufgrund seiner Umgangsformen ebenso wenig Anlass zu der Vermutung, sein Freund zu sein, wie Lady Middleton seine Frau oder Mrs. Jennings Lady Middletons Mutter. Er war schweigsam und gesetzt. Seine Erscheinung war allerdings keineswegs unattraktiv, obwohl er in Marians und Margarets Augen ein hoffnungsloser alter Junggeselle war, denn er befand sich jenseits der 35. Doch obwohl sein Gesicht nicht hübsch war, waren seine Züge sensibel und sein Auftreten war ganz das eines Gentlemans. Keiner in der Gesellschaft zeichnete sich durch irgendetwas aus, das ihn als Umgang für die Dashwoods besonders empfahl. Aber die kühle Belanglosigkeit Lady Middletons war so ausgesprochen abstoßend, dass verglichen damit die Gesetztheit Oberst Brandons und selbst der lärmende Frohsinn Sir Johns und seiner Schwiegermutter interessant waren. Lady Middleton schien sich erst nach dem Dinner beim Eintritt ihrer vier lauten Kinder zu amüsieren, die sich an sie hängten, an ihren Kleidern zerrten und jedem Gespräch, das sich nicht auf sie bezog, ein Ende machten. Als man gegen Abend herausfand, dass Marian etwas von Musik verstand, forderte man sie zum Spielen auf. Das Instrument wurde geöffnet, man war bereit, sich bezaubern zu lassen, und auf allgemeinen Wunsch ging Marian, die sehr gut sang, den größeren Teil der Lieder durch, die Lady Middleton bei ihrer Heirat mit in die Ehe gebracht und die vermutlich seitdem an derselben Stelle auf dem Klavier gelegen hatten, denn die gnädige Frau hatte dieses Ereignis dadurch würdig begangen, dass sie die Musik aufgab, obwohl sie nach Aussage ihrer Mutter außerordentlich gut gespielt und nach ihrer eigenen sehr viel dafür übrig hatte. Marians Darbietung fand großen Beifall. Sir John ließ sich am Ende jedes Liedes zu lauter Bewunderung hinreißen und zu nicht minder lauter Unterhaltung, während jedes Lied gesungen wurde. Lady Middleton wies ihn wiederholt zurecht, fragte sich, wie man bei solcher Musik auch nur einen Augenblick abgelenkt sein könne, und bat Marian, ein ganz bestimmtes Lied zu singen, das diese gerade beendet hatte. Von allen hörte allein Oberst Brandon zu, ohne in Entzücken zu verfallen. Er machte ihr nur das Kompliment ungeteilter Aufmerksamkeit, und sie empfand deshalb bei dieser Gelegenheit Achtung für ihn, die die anderen sich durch ihren beschämenden Mangel an Kunstverstand zu Recht verscherzt hatten. Obwohl seine Freude an Musik weit entfernt von jener ekstatischen Begeisterung war, die allein mit ihrer eigenen harmonieren konnte, war sie verglichen mit der schrecklichen Unempfänglichkeit der anderen schätzenswert. Und Marian war so vernünftig einzusehen, dass ein Mann von 35 möglicherweise alle Gefühlsintensität und die Fähigkeit zum tiefen seelischen Erleben längst eingebüßt hatte. Sie war durchaus bereit, alle die Zugeständnisse an das fortgeschrittene Alter des Oberst zu machen, die menschliches Mitgefühl erforderte. Mrs. Jennings war eine Witwe mit einem stattlichen Vermögen. Sie hatte nur zwei Töchter, die sich beide zu ihren Lebzeiten ansehnlich verheiratet hatten, und sie hatte nichts mehr zu tun, als die ganze übrige Welt nun auch noch zu verheiraten. Um dieses Ziel zu erreichen, war sie, wo immer sie konnte, unermüdlich tätig und ließ keine Gelegenheit aus, unter allen jungen Leuten ihrer Bekanntschaft Ehen anzubahnen. Sie besaß ein bemerkenswertes Gespür, Neigungen zu entdecken, und konnte sich zugute halten, manche junge Dame durch Anspielungen auf ihre Macht über irgendeinen jungen Mann zu erröten oder Eitelkeit veranlasst zu haben. Diese Art Scharfsinn erlaubte es ihr kurz nach ihrer Ankunft in Barton, kategorisch zu erklären, dass Oberst Brandon über beide Ohren in Marian Dashwood verliebt sei. Der Verdacht kam ihr bereits am allerersten Abend ihres Zusammenseins, als er ihrem Gesang so aufmerksam zuhörte. Und als die Middletons den Besuch zu einem Dinner bei den Dashwoods erwiderten, wurde diese Tatsache durch sein erneutes, aufmerksames Zuhören bestätigt. Es konnte gar nicht anders sein. Sie war voll und ganz davon überzeugt. Sie wären das ideale Paar, denn er war reich und sie war hübsch. Es war Mrs. Jennings ein Herzensanliegen, Oberst Brandon gut verheiratet zu sehen, seit sie ihn über ihre Verwandtschaft mit Sir John kennengelernt hatte. Und einen geeigneten Ehemann für ein hübsches Mädchen zu finden, war ihr immer ein Herzensanliegen. Der unmittelbare Nutzen für sie selbst war keineswegs unerheblich, denn es gab ihr Anlass zu unendlichen Neckereien gegen beide. In Barton Park lachte sie über den Oberst und im Cottage über Marian. Ihn ließ der Spott, soweit er ihn selbst betraf, vermutlich völlig kalt. Ihr hingegen war der Spaß zuerst völlig unverständlich, und als sie begriff, worum es ging, wusste sie nicht, ob sie eher über die Absurdität lachen oder die Impertinenz missbilligen sollte, denn sie sah darin eine grausame Anspielung auf das fortgeschrittene Alter des Oberst und auf seine trostlose Lage als alter Junggeselle. Mrs. Dashwood, der ein Mann nur 5 Jahre jünger als sie selbst nicht so steinalt vorkam wie der jugendlichen Fantasie ihrer Tochter, versuchte Mrs. Jennings von dem Anschein freizusprechen, sein Alter lächerlich machen zu wollen. »Aber wenigstens, Mama, kannst du doch die Absurdität dieses Vorwurfs nicht abstreiten, auch wenn du sie nicht für absichtlich boshaft hältst. Oberst Brandon ist natürlich jünger als Mrs. Jennings, aber er ist alt genug, mein Vater zu sein. Und wenn er jemals genug Leben in sich gehabt haben sollte, sich zu verlieben, dann muss sich jede Regung dieser Art längst verloren haben. Es ist einfach zu lächerlich. Wann ist ein Mann vor solchem Spott sicher, wenn nicht einmal Alter und Gebrechlichkeit ihn davor bewahren?« »Gebrechlichkeit?« sagte Eleanor. »Nennst du Oberst Brandon gebrechlich? Ich kann ja verstehen, dass er dir älter vorkommt als unsere Mutter, aber du kannst doch nicht leugnen, dass er im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte ist. Hast du ihn nicht über Rheumatismus klagen hören? Und ist das nicht das üblichste Gebrechen bei Altersschwäche?« »Mein liebes Kind«, warf ihre Mutter lachend ein, In dem Fall musst du ja in ständiger Furcht vor meinem körperlichen Verfall leben. Und es muss dir wie ein Wunder erscheinen, dass mir ein Leben bis zum fortgeschrittenen Alter von 40 beschieden war. Mama, du tust mir Unrecht. Ich weiß sehr wohl, Oberst Brandon ist nicht so alt, dass seine Freunde befürchten müssen, er werde gleich eines natürlichen Todes sterben. Er kann noch 20 Jahre leben, aber mit 35 denkt man nicht mehr ans Heiraten. Vielleicht, sagte Elinor, sollte man mit 35 und mit 17 nicht zusammen ans Heiraten denken. Aber wenn es zufällig eine Frau geben sollte, die alleinstehend und 27 ist, dann sehe ich in Oberst Brandons 35 Jahren keinen Hinderungsgrund dafür, sie zu heiraten. Eine Frau von 27, sagte Marian nach einer kurzen Pause, hat keine Aussicht, je wieder Zuneigung zu empfinden oder zu erregen. Aber wenn ihr Zuhause unerfreulich oder ihr Vermögen klein ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie die Pflichten einer Pflegerin in Kauf nimmt, nur um als Ehefrau versorgt und gesichert zu sein. In der Ehe mit einer solchen Frau läge deshalb nichts Ungehöriges. Es wäre eine Vernunftheirat und die Welt wäre zufrieden. In meinen Augen wäre es überhaupt keine Ehe, aber das will nichts besagen. Mir erschiene es lediglich als Geschäftsvertrag, bei dem jeder auf Kosten des anderen profitieren möchte. »Ich weiß, es ist unmöglich«, erwiderte Elinor, »dich davon zu überzeugen, dass eine Frau von 27 für einen Mann von 35 so etwas wie Liebe empfinden könnte, was ihn ihr als begehrenswerten Partner erscheinen ließe. Aber ich muss dagegen protestieren, dass du Oberst Brandon und seine Frau dazu verdammst, auf ewig ans Krankenzimmer gefesselt zu sein, bloß weil er gestern, an einem sehr kalten, feuchten Tag, zufällig über einen leichten rheumatischen Schmerz in der Schulter geklagt hat.« »Aber er hat von Wollwesten geredet«, sagte Marian, »und für mich sind Wollwesten unweigerlich verbunden mit Schmerzen, Krämpfen, Rheumatismus und all den Beschwerden, an denen Alte und Gebrechliche leiden.« »Hätte er bloß einen heftigen Fieberanfall gehabt, wäre deine Verachtung vermutlich nur halb so groß. Sei ehrlich, Marian, empfindest du nicht bei den geröteten Wangen, dem hohläugigen Blick und dem beschleunigten Puls eines Fiebernden einen gewissen Nervenkitzel?« Als Elinor kurz danach das Zimmer verließ, sagte Marian, »Wo wir gerade von Krankheiten sprechen, Mama, ich mache mir Gedanken, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Ich bin sicher, dass es Edward Ferrars nicht gut geht. Wir sind nun schon beinahe 14 Tage hier, und er ist immer noch nicht gekommen. Nur eine ernsthafte Erkrankung kann der Grund für diese außerordentliche Verzögerung sein. Was soll ihn sonst in Norland zurückhalten?« »Hattest du denn Grund zu der Annahme, dass er so bald kommen wollte?« sagte Mrs. Dashwood. »Ich nicht. Im Gegenteil, wenn ich mir überhaupt Sorgen darüber gemacht habe, dann höchstens, weil mir aufgefallen ist, dass er nicht gerade mit Begeisterung und Bereitwilligkeit auf meine Einladung reagierte, wenn ich von seinem Besuch in Borton sprach. Erwartet Elinor ihn schon jetzt?« »Ich habe mit ihr darüber nie gesprochen, aber ich bin davon überzeugt.« »Wenn du dich nur nicht irrst. Denn als ich gestern mit ihr darüber sprach, ein neues Kamingitter für das Gästezimmer zu besorgen, meinte sie, es bestehe keine Eile, da es voraussichtlich so schnell nicht gebraucht werde.« »Wie merkwürdig! Was das wohl heißen soll? Aber ihr ganzes Verhalten zueinander ist so unbegreiflich. Wie kalt, wie gefasst war ihr Abschied voneinander. Wie schleppend ihre Unterhaltung am letzten Abend ihres Zusammenseins. Bei unserem Abschied hat Edward keinen Unterschied zwischen Elinor und mir gemacht. Es waren die guten Wünsche eines liebevollen Bruders für beide. Zweimal habe ich sie absichtlich im Laufe des letzten Vormittags allein gelassen, und jedes Mal ist er mir unbegreiflicherweise aus dem Zimmer gefolgt. Und Elinor hat beim Abschied von Norland und Edward nicht wie ich geweint. Selbst jetzt ist ihre Selbstbeherrschung unerschütterlich. Wann ist sie je niedergeschlagen oder melancholisch? Wann versucht sie je, sich von anderen abzusondern oder erscheint in ihrer Gegenwart ruhelos und unzufrieden? Die Dashwoods hatten sich jetzt einigermaßen behaglich in Borton eingerichtet. Haus und Garten mit allem, was dazugehörte, waren ihnen nun vertraut, und sie gingen den täglichen Beschäftigungen, die Norland so reizvoll gemacht hatten, mit viel größerem Vergnügen nach, als es ihnen dort nach dem Tod ihres Vaters möglich gewesen war. Sir John Middleton, der sie während der ersten zwei Wochen jeden Tag besuchte und zu Hause nicht viel mit sich anzufangen wusste, konnte sein Erstaunen darüber, sie immer beschäftigt zu finden, nicht verbergen. Ihre Besucher waren außer denen von Barton Park nicht zahlreich, denn trotz Sir Johns eindringlichem Zureden, doch mehr Umgang mit den Nachbarn zu pflegen und wiederholten Versicherungen, dass seine Kutsche ihnen immer zur Verfügung stehe, siegte Mrs. Dashwoods Wunsch nach Unabhängigkeit über den nach Gesellschaft für ihre Kinder, und sie lehnte es konsequent ab, Familien zu besuchen, die sie nicht bequem zu Fuß erreichen konnte. Nur wenige fielen in diese Kategorie, und nicht alle waren verfügbar. Ungefähr 1,5 Meilen von ihrem Haus entfernt in Richtung auf das schmale, gewundene Tal von Allenham, das, wie erwähnt, sich an das von Barton anschloss, hatten die Mädchen auf einem ihrer ersten Spaziergänge ein altes, stattliches Herrenhaus entdeckt, das durch eine gewisse Ähnlichkeit mit Norland ihre Neugier erregte und das sie gern besser kennengelernt hätten. Aber sie erfuhren bei ihren Erkundigungen, dass die Besitzerin, eine alte Dame von noblem Charakter, unglücklicherweise zu gebrechlich war, um in Gesellschaft zu verkehren und sich nie aus dem Haus rührte. Die ganze Umgebung bot eine Fülle von schönen Spaziergängen. Die hohen Wiesenhänge, die sie von fast jedem Fenster ihres Cottage einluden, die köstliche Luft auf ihren Höhen zu genießen, waren eine erfreuliche Abwechslung, wenn der Schmutz auf den Wegen ihnen die außerordentlichen Schönheiten des Tals verschloss. Und auf einen dieser Hügel lenkten Marian und Margaret an einem denkwürdigen Vormittag ihre Schritte, angelockt von den vereinzelten Sonnenstrahlen an einem sonst regnerischen Himmel und unfähig, die Gefangenschaft, zu der sie der Dauerregen der beiden vorhergehenden Tage verurteilt hatte, länger zu ertragen. Das Wetter war nicht vielversprechend genug, um die beiden anderen, trotz Marians Behauptung, dass der Tag beständig und schön und jede drohende Wolke von den Bergen verschwinden werde, von ihrem Bleistift und ihrem Buch wegzulocken. Und so brachen die beiden Mädchen gemeinsam auf. Sie stiegen munter die Wiesenhänge hinauf und freuten sich bei jedem Fleckchen blauem Himmel über ihre eigene Ausdauer. Und als ihnen die frische Brise eines kräftigen Südwestwinds ins Gesicht blies, bedauerten sie das unbegründete Bedenken ihrer Mutter und Elinor um solche herrlichen Empfindungen gebracht hatten. »Gibt es ein größeres Glücksgefühl auf der Welt?« sagte Marian, »als dies? Margaret, wir wollen mindestens 2 Stunden hier spazieren gehen.« Margaret stimmte zu, und sie folgten dem Weg gegen den Wind und leisteten ihm noch ungefähr 20 Minuten unter fröhlichem Gelächter Widerstand, als sich plötzlich die Wolken über ihnen zusammenzogen und ihnen ein schwerer Regenschauer ins Gesicht schlug. Verärgert und überrascht waren sie, wenn auch unwillig, gezwungen, umzukehren, denn der nächste Zufluchtsort war ihr eigenes Haus. Ein Trost allerdings blieb ihnen, der sich durch die Zwangslage entschuldigen ließ, nämlich der, in voller Geschwindigkeit die steile Seite des Hügels hinunterzulaufen, die direkt zu ihrem Gartentor führte. Sie liefen los. Marian war zuerst im Vorteil, aber ein falscher Schritt ließ sie plötzlich zu Boden stürzen, während Margaret, unfähig anzuhalten und ihr zu helfen, gegen ihren Willen weiterlaufen musste und den Fuß des Hügels sicher erreichte. Ein Herr, der ein Gewehr trug und um den herum sich 2 Jagdhunde tummelten, kam gerade den Hügel herauf und befand sich nur wenige Schritte von Marian entfernt, als der Unfall sich ereignete. Er legte sein Gewehr nieder und kam ihr zu Hilfe gelaufen. Sie hatte sich aufgerichtet, aber da sie sich bei dem Fall den Fuß verstaucht hatte, war sie kaum fähig zu stehen. Der Herr bot ihr seine Hilfe an, und da er merkte, dass sie um der Schicklichkeit willen ablehnte, was die Umstände erforderten, hob er sie kurz entschlossen auf und trug sie den Hügel hinunter. Er schritt durch den Garten, dessen Tor Margaret offen gelassen hatte, trug sie direkt ins Haus, wo Margaret gerade angekommen war, und ließ sie nicht eher los, bis er sie auf einem Stuhl im Wohnzimmer abgesetzt hatte. Elinor und ihre Mutter erhoben sich bei ihrem Eintritt völlig verblüfft, und während beide Augen mit unverhohlenem Staunen und heimlicher Bewunderung, die nicht zuletzt auf seine Erscheinung beruhte, auf ihn gerichtet waren, entschuldigte er sich für sein Eindringen und schilderte die Ursache auf so ungezwungene und so höfliche Art, dass sein ungewöhnlich einnehmendes Äußeres durch seine Stimme und seinen Ausdruck nur noch an Reiz gewann. Selbst wenn er alt, hässlich und gewöhnlich gewesen wäre, hätte ihm die bloße Hilfsbereitschaft ihrem Kind gegenüber Mrs. Dashwoods Dankbarkeit und Freundlichkeit gesichert. Aber unter dem Einfluss von Jugend, Schönheit und Eleganz gewann seine Handlung eine solche Bedeutung, dass sie ihre Wirkung auf sie nicht verfehlte. Sie bedankte sich immer wieder und bat ihn, mit all der ihr eigenen Liebenswürdigkeit Platz zu nehmen. Doch er lehnte das ab, da er schmutzig und nass sei. Daraufhin bat Mrs. Dashwood, erfahren zu dürfen, wem sie verpflichtet sei. Sein Name, antwortete er, sei Willoughby, und sein momentaner Wohnsitz sei Allenham, von wo er ihnen mit ihrer Erlaubnis am nächsten Tag seine Aufwartung zu machen hoffe, um sich nach Miss Dashwood zu erkundigen. Die Erlaubnis wurde ihm bereitwillig erteilt, woraufhin er mitten in einem heftigen Regenschauer aufbrach, was ihn noch interessanter machte.